Ihr hört Framats musikalisches Fundbüro. Unvergessenes, Vergessenes und Unerhörtes aus den letzten 100 Jahren. Folge 131 mit Louis Russell, The Ravens, Catherine Russell, Hazel Scott, Sun Ra, Linville Thompson, Tiny Topsy, Billy Wright, Dave Dudley, Don Gibson, Carl Smith und Frank Zappa. Oh, Frank Zappa eröffnete diese Folge von Framats musikalisches Fundbüro mit Willy the Pimp von seinem 8. Studioalbum Hot Rats. Als Sänger war Captain Beefheart zu hören. An der elektrisch verstärkten Violine Don Sugarcane Harris, der Ende der 50er Jahre, Anfang der 60er Jahre die eine Hälfte des Rhythm and Blues Duos Don and Dewey war, die die Originale von Hits wie I'm Leaving It Up to You, Farmer John oder Justine aufgenommen hatten. Die erste Dreierrunde der Sendung beinhaltet neben Jazz auch Rhythm and Blues. Zuerst erwartet uns der Pianist und Orchesterleiter Louis Russell aus Panama, der als 17-Jähriger 1919 nach New Orleans in die USA einwanderte, Mitte der 1920er Jahre nach Chicago umzog und Ende der 20er Jahre schließlich in New York City sein Zuhause fand. Wir hören Boogie in the Basement von 1945 mit Roy Haynes am Schlagzeug und Howard Biggs als Pianisten. Diese Band spielte unter anderem zwischen 1943 und 1948 häufig im Savoy Hotel und im Apollo Theater. Bevor wir dann als dritten Titel eine Tochter von Louis Russell hören werden, nämlich Catherine Russell, Jahrgang 1956 mit dem Titel I Only Have Eyes For You aus dem Jahre 2019, hören wir frühen Doo-Wop mit The Ravens und Write Me a Letter, ein Stück, das der Pianist Howard Biggs geschrieben hatte. Auf dieser Aufnahme von 1948 hören wir ihn auch als Pianisten. Thank you. I haven't been myself since you said goodbye to me. Yes, I wrote my gal a letter, and this is what I had to say. Yes, I wrote my gal a letter, and this is what I had to say. Man, you know how I feel if you ever had a gal like me. I said, let me hear from you, baby, let me hear from you right away. Yes, let me hear from you, baby, please let me hear from me. Cause I haven't been myself, baby, since you went away. When you were here with me, baby, I took you for a square, and now I'm biting off my nails and pulling out my hair. Biting me, honey. Well, well, baby. Yes, just ride me, baby. Yes, I'm walking around in circles, but it ain't no fault of mine. Yes, keep walking around in circles, but it ain't no fault of mine. I miss you so much, you've been gone such a long, long time. I can't eat, sleep, I'm pacing the floor. You got me doing things, baby, that I never did before. It's been a long time, baby, since well, I've been from you. Honey. The neighbors say that I'm blowing my top, yeah. Cause the mailman passes and he never stops. So write me a letter, say I've seen your fella. Cause I won't be myself till you hurry on to me. Cloudy or bright, I only have eyes for you, dear. The moon may be high, but I can't see a thing in the sky, cause I only have eyes. We're in a garden, or a crowded avenue. You are here, so am I. Maybe millions of people go by, but they all disappear from view, and I only have eyes for you. Thank you. disappear from view. Ein Nachtrag zur zuerst gespielten Nummer dieser Runde. Wie erwähnt, hörten wir auf Boogie in the Basement vom Louis Russell Orchester den im November 2024 mit 99 Jahren verstorbenen Schlagzeuger Roy Haynes. Damals, 1945, war er in seinem ersten Jahr als Profimusiker unterwegs und er spielte sogar noch 2024, also weniger als ein Jahr vor seinem 100. noch Live-Konzerte. Wir hörten ihn 1945 als Swing-Musiker, aber er war genauso im Bebop, in der Avantgarde oder Fusion zu Hause, spielte mit Lester Young, Charlie Parker, John Coltrane, Razan Roland Kirk oder Pat Metheny. Die Pianistin Hazel Scott spielte 1955 mit Charles Mingus am Bass und Max Roach am Schlagzeug den Titel Get It Up From There ein. Heute ist die in Trinidad geborene Sängerin und Pianistin relativ in Vergessenheit geraten, was großen Teilen daran liegt, dass sie während der McCarthy-Ära in den 50er Jahren auf die gefürchtete schwarze Liste gesetzt wurde und daher sehr eingeschränkt nur arbeiten konnte. Grund dieser schwarzen Liste oder Ächtung durch die schwarze Liste war die Weigerung, bei ihren Auftritten Rassentrennung zuzulassen. Thank you. Thelonious Monk wurde oft als der größte Exzentriker des Jazz bezeichnet. Exzentriker gab es im Jazz einige, aber Sun Ra war vielleicht sogar noch ein wenig exzentrischer als der Pianistenkollege Monk. Beide wurden von einigen Kritikern vorgeworfen, sie seien Scharlatane, nur weil sie nicht in die gängigen Klischees passten. Solche Kritiker sterben natürlich nie aus. 1979, als Door of the Cosmos auf Platte herauskam, waren diese Kritiker allerdings schon seit Jahren verstummt. Love and life interested me so that I dared to knock at the door of the cosmos. Love and life interested me so that I dared to knock at the door of the cosmos. Sänger und Produzent Linville Thompson wurde 1954 auf Jamaika in Kingston geboren, lebte als Jugendlicher aber in Brooklyn in New York City. Dort nahm er als 20-Jähriger eine Platte auf, entschloss sich aber wieder zurück in die Heimat zu gehen, um sich von Lee Perry die nötigen Grundlagen und Tricks im Studio beibringen zu lassen. Es folgen zwei Versionen von Don't Trouble Trouble aus dem Jahre 1976. Zuerst die Vokalversion, danach die Dub-Version Linville Thompson meets King Tubby and the Aggravators. Trouble, why did you look for trouble? If you never trouble, trouble wouldn't trouble you. If you never trouble, trouble wouldn't trouble you. Listen to me, my friend, stay away from trouble. Listen to me, my friend, watch your step. Don't try to trouble the lion. Don't try to wake the lion, because he will hurt you. Oh yeah, oh yeah. Trouble is dangerous. Trouble will make you run up and down. Oh, oh yeah. Thank you. In den 50er Jahren, der Hochzeit des Rock'n'Rolls und des Rhythm and Blues, war die Konkurrenz sehr groß. Nicht jeder Sänger, nicht jede Sängerin schafften es, sich zu etablieren. Viele nicht einmal im Nachhinein für die Geschichtsbücher. Tiny Topsy hatte eine gute Stimme. Das Liedmaterial war meist aber nur durchschnittlich. Als dann tatsächlich ein potenzieller Hit von ihr im Studio aufgenommen wurde und 1959 veröffentlicht wurde, entging das anderen Künstlern natürlich nicht. Roscoe Gowden, ein Rhythm and Blues Sänger, der Jahre zuvor bei Sun Records in Memphis aufgenommen hatte, machte einen Hit aus Just a Little Bit. Das Lied machte er so zu seinem eigenen, das muss man einfach zugeben. Tiny Topsy war gut, aber Roscoe Gowden gelang etwas ganz Besonderes, diesen Titel nämlich zu einem Klassiker zu machen. Das ist manchmal so, dass aus Coverversionen etwas ganz Neues und Originelles entsteht, was auch gute Originalversionen dann verblassen lässt. Ob das nun Elvis mit Baby Let's Play House machte oder Aretha Franklin die Otis Redding-Version von Respect noch einmal toppte. Nach Tiny Topsy eine weitere Schallplatte aus dem Jahre 1959, Billy Wright, Have Mercy Baby. Einst inspirierte er Little Richard, nun ließ er sich von Little Richard zum Rock'n'Roll inspirieren, verkaufen tat sich diese Platte dennoch nicht so gut. Nach 1959 nahm Billy Wright keine Platte mehr auf, war aber ein beliebter Live-Künstler. Well, I don't want much. Low down. looking for no favor. Till he even stop coming around. Just like a prisoner, always want to be free. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. 1959 machten einige afroamerikanische Musiker, die im Rhythm and Blues gestartet waren, Rock'n'Roll. Im gleichen Zeitraum starteten einige Musiker, die eigentlich Country-Musiker waren, ihre Karriere, ihre Schallplattenkarriere mit einem Subgenre des Rock'n'Roll, nämlich Rockabilly. Wir hören jetzt zwei davon. Beide wurden nach diesen kurzen musikalischen Abstecher und Abenteuer wieder Country-Musiker. Zuerst Dave Dudley mit Where's the Will, There's a Way von 1959. Danach Don Gibson, I Ain't Studying You Baby, zwei Jahre davor erschienen. Where there's a will, there's a way. I know my heart is really hurt. That's why I'll try to get you back someday. Although just what I'll do is still uncertain. I know where there's a will, there's a way. I know where there's a will, there's a way. Though I'm still a little undecided on what I'm gonna do or gonna say. One thing sure, I won't give up my trying. I know where there's a will, there's a way. May not work, but I'm still gonna see if you belong where I think you should be. I guess you know I've really got to try, because for me it's either do or die. I say there's no one else and I'm not lying. When you thought there was, you made me pay. I'll think of something while my heart is crying. I know where there's a will, there's a way. It's either do or die. I say there's no one else and I'm not lying. When you thought there was, you made me pay. I'll think of something while my heart is crying. I know where there's a will, there's a way. You're not not the only chick in town. There's other chickens around. Talking, joking, telling lies. That's all you ever do. Stop trying to wake me, baby. Go on and make somebody new. Ain't a study in you, baby. Cause I'm gonna let you down. Ain't a study in you, baby. Cause I'm gonna let you down. You're not the only chick around. Other chickens in town. Carl Smith, Jahrgang 1927, kam aus Tennessee, war als 17-jähriger Kontrabassist einer lokalen Country-Band, deren Shows live über den Äther gingen. Fast die gesamten 50er Jahre hindurch war Carl Smith mit 30 Top 10 Country Hits ein Dauerbrenner, 21 davon übrigens hintereinander. Carl Smith war also so eine Art Vorgänger von Johnny Cash, nicht nur musikalisch gesehen, sondern er war auch mal mit June Carter verheiratet. Zum Abschluss von Framats musikalisches Fundbüro spiele ich jetzt Baby I'm Ready von 1955, eine Abtempo-Nummer. Eine Abtempo-Country-Nummer, die gar nicht mal so weit von Rockabilly entfernt ist. Das war's. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Mein Name ist Frank Matthias. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß jetzt mit Carl Smith. Tonight's my night to really howl. Tonight's my night, I'm on the prowl. I'm in the mood for loving gal, if you're waiting on me, baby, I'm ready. Tonight's my night to dine and dance. Tonight's my night for big romance. Now's the time, so let's commence. If you're waiting on me, baby, I'm ready. The silver slipper, the wagon wheel in. There won't be a place that we haven't been. Before daylight, there's nothing finer than bacon and eggs at the moonlight diner. Tonight's my night to jump the fence. Tonight's my night for big expense. Now's the time, so let's commence. If you're waiting on me, baby, I'm ready. And eggs at the moonlight diner. Tonight's my night for big expense. Tonight's my night to jump the fence. Now's the time, so let's commence. If you're waiting on me, baby, I'm ready.